Erster glücklich ist der Mann. Er geht nicht mit schlechten Menschen. Er sitzt nicht bei Leuten, die spotten. Zweiter aber er liebt Gottes Gesetz. Er denkt Tag und Nacht darüber nach. Dritter dieser Mensch ist wie ein Baum am Wasser. Der Baum bringt Früchte zur richtigen Zeit. Seine Blätter werden nicht welk. Alles, was er tut, gelingt ihm gut. Vierter schlechte Menschen sind anders. Sie sind wie Staub. Der Wind trägt den Staub weg. Fünfter darum können schlechte Menschen im Gericht nicht bestehen. Sünder können nicht bei guten Menschen sein. Sechster denn Gott kennt den Weg der guten Menschen. Aber der Weg der schlechten Menschen endet.